Das ZKA, der Partei der Arbeit Koreas, richtete an die Mitarbeiter und Funktionäre des Vereinigten Zementwerkes Suncheon und die Wissenschaftler und Funktionäre des Instituts für Informationstechnologie bei der Staatlichen Akademie der Wissenschaften, die im 200-Tage-Kampf der Treue große Erfolge erzielen, die Glückwunschschreiben. Am 14. September fanden die Veranstaltungen zur Übermittlung der Glückwunschschreiben statt, an denen die Funktionäre der betreffenden Bereiche und die Belegschaften teilnahmen. In den Glückwunschschreiben schätzte das ZKA der Partei die stolzen Erfolge der Arbeiter und Funktionäre des Vereinigten Zementwerkes Suncheon und die Wissenschaftler und Funktionäre des Instituts für Informationstechnologie bei der Staatlichen Akademie der Wissenschaften hoch, die volle Siegeszuversicht für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas an der Spitze des 200-Tage-Kampfes voranstürmen. Auf den Veranstaltungen gab es Reden, in denen die Entschlüsse gefasst wurden und wurden dann die Beschlüsse gefasst. An demselben Tag wurde auch den landwirtschaftlichen Werktätigen und Funktionären des genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebes Samjigang im Kreis Zedong, die mit dem Geist der Entwicklung mit eigener Kraft im 200-Tage-Kampf der Treue einen großen Aufschwung bei der Getreideproduktion vollbringen, ein Glückwunschschreiben vom ZKA der Partei der Arbeit Koreas übermittelt.